Ja, irgendwas ist doch immer. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Podcast. Wovon du überlegst. Mit dabei Maren, hallo. Guten Tag. Und ich bin René. Ja, und heute, ja, wir sind zum vierten Mal da. Ich würde sagen, ich mache erstmal die Agenda, was wir heute machen. Begrüßung haben wir. Also ich habe keine Agenda. Ich lege jetzt fest. Auswertung. Auswertung. Letzter Podcast. Okay. Dann erzähle ich, was ich heute alles gemacht habe. Das ist aber toll. Also warte mal. Erlebnisse. Nur, dass ich ein Stichwort habe. René. Hast du auch was Tolles erlebt, was erzählen? Nein, ich habe geschlafen. Okay. Dann unser Thema. Ja, das weißt du nochmal. Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wir fangen an. Was ist Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein. Dann klugscheißen. Wie klugscheißen? Na, also wir sagen, also, wir unterhalten uns darüber. Genau, wir sind jetzt noch bei der Agenda. Wir überlegen dann, was ist Selbstbewusstsein, ne? Okay. Wir kommunizieren miteinander, genau. Also wir klugscheißen. Dann lasse ich dich quasi blöd dastehen, weil ich dann klugscheißen werde. Okay, was, ja, klugscheißen. Und als danach reden wir nochmal darüber, was Selbstbewusstsein ist. Mit den neuen Erkenntnissen. Ne? Und dann, klug scheißen wir noch wenn mal wir dann noch Zeit haben, Persönlichkeitsentwicklung. Was das mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Hat das alles was zu tun? Okay. Ja, ja, mach mal. Achso, weißt du, was ich dachte? Wir nehmen, damit wir bei einer Stunde bleiben, die Eieruhr. Ist eine halbe Stunde? Mhm. Also müssen wir zweimal umdrehen. Zweimal umdrehen. Ich würde sagen, wir drehen jetzt schon mal um. Ne? Gut. Damit die sich auch einläuft. Ja, gut. Nee, weil die ist nämlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, bei so einer Sanduhr ist es so, die ist am Anfang langsamer. Das heißt, die läuft jetzt... Ja, weil mehr Sand drin ist. Nee, wird ja nicht weniger. Wird noch nicht weniger. Die läuft jetzt, die ist eine halbe Stunde Sanduhr, also ein Halbstundenglas. Die läuft aber 36 Minuten. Hast du die extra für den Podcast geholt? Nee. Hast du nicht hier im Blog gelesen? Sonst wüsstest du, warum ich die habe. Guck mal, das passt sehr gut zur Persönlichkeitsentwicklung. Sand und Persönlichkeitsentwicklung. Ich seh mal rein. Genau. Wusstest du übrigens, dass wir vor einem Jahr, ist mir durch Zufall nur aufgefallen, vor genau, fast genau einem Jahr, und zwar am 26. September, einen Podcast zum Thema Motivation gemacht haben? Haben wir? Ja, da haben wir auch hier gesessen. Haben wir es hier gemacht? Ja, ich glaube ja. Ja? Ja, doch, doch, da kann ich mich dran erinnern, ist schon so lange her. Oh Gott. Und weißt du, dass das Thema heute... durch Zufall auch gut mit dem letzten Podcast passt, dem Erotik-Podcast, weil du hast gesagt, ist mir beim Anhören, ich höre den ja dann immer so lange, bis der nächste rauskommt. Damit ich den klug scheißen kannst. Jeden Tag, nee, ich höre den jeden Tag dann immer an, du bist mir dann neun aufzeichnen, dann höre ich den jeden Tag. Nee, du hast gesagt, Selbstbewusstsein kann erotisch sein. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, gut, warte mal jetzt. Gut, wir fangen an, der erste Punkt. Begrüßt haben wir, Auswertung. Auswertung letzter Podcast, Erotik-Podcast. Wir haben uns gerade mal die Zahlen angeguckt, also die sind sehr gut, die Download-Zahlen. Dafür, dass das erst der dritte Podcast ist. Entschuldigung. Ja. Ich glaube so 500 Downloads, irgendwas um die 500 Downloads, über 500 Downloads. 526 oder so, 530. Also als ich letztes Mal geguckt habe, waren es nur 500. Also es läuft. Ne? Und dann hatten wir auch Kommentare gehabt auf selfmedia.de/blog. Ich gucke jetzt selber mal rein. Und zwar hatten wir Kommentare. Also es ist immer so, die Reaktionen, die sind natürlich... unterschiedlich. Nee, so generell. Also wenn du so eine Sendung machst, die hören sich 500, also die wird 500 Mal runtergeladen und die Leute hören sich die an, dann reagiert natürlich nicht jeder, sondern halt nur eine kleine... Entweder er war richtig scheiße oder er war richtig gut. Dann reagiert man. Das stimmt, das kann natürlich auch sein, ja. Ist das so? Entweder man war richtig gut oder richtig scheiße. Wenn du Fernsehen guckst, reagierst du ja auch nicht drauf. Oder wenn du Zeitung wen soll ich denn da schreiben? Ja, die blenden immer Adressen ein, also man kann schon reagieren. Ja, man ist es gewohnt aus den alten Medien, dass man es nicht macht. Ja. Deswegen, also wir haben zwei Reaktionen. Einmal von Marc, der schreibt, sehr unterhaltsam und bisweilen aufschlussreich. Insbesondere für Renés Sprechzeit finde ich um Kopf und Kragen, aber weiterhin passend. Schönes Wochenende. Da muss man dazu sagen, für die Leute, die jetzt nicht den ersten Podcast oder den letzten Podcast gehört haben, wir hatten überlegt, den Podcast um Kopf und Kragen zu nennen. Haben uns aber entschlossen, Irgendwas ist doch immer. Dass das ein besserer Titel ist. Ja. Und Marco schrieb, ich muss mich Marc hier anschließen, wirklich sehr unterhaltsam und trotz der Länge extrem kurzweilig. Als Podcast-Titel fände ich, Irgendwas ist doch immer, eigentlich sehr passend. Sollte noch Fortsetzungen zum Thema Liebe, Sex und Erotik geplant sein, was ich sehr begrüßen würde, dann möchte ich Marks Vorschlag um Kopf und Kragen hiermit unterstützen. Ja. So schlimm fand ich es gar nicht. Wie? Hat man, also inhaltlich jetzt, haben wir uns ja um Kopf und Kragen geredet? Nee, du! Ich? Ich nicht, du! Ich bin da ganz offen, frag mich was, ich gebe dir die Antwort. Du bist doch derjenige, der lalalala macht. Ja. Ne? So, da ist noch einer, ich sehe was. Nee, das, da habe ich nur drauf reagiert, auf die beiden. Ich hatte nur geschrieben, dass du mit deinem Wunschthema wahrscheinlich gar nicht so verkehrt lagst. Ja. Wenn man übrigens nach Erotik sucht im Internet bei Google und bei den Blogs guckt, dann sind wir auf der zweiten Seite auch vertreten. Ja. Cool. Also die Erotik-Karriere im Internet ist jetzt quasi damit. Ja, offen. Dann machen wir Erotik-Podcast bei. Dann wird es ja jetzt bestimmt langweilig werden mit dem... Nein. Zur Auswertung habe ich noch was. Also es gab auch Kritik technischer Natur. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir noch laufen. Ja. Also zum einen haben wir ja vorhin gerade festgestellt, dass du scheinbar immer noch dein Klopferproblem hast, das auf den Tisch es zu hauen. Es tut mir leid, ich entschuldige mich dafür, das ist eine Macke. Aber wir haben festgestellt, da haben wir auch einen Podcast zu den Macken, dann hätten wir da noch mal reinnehmen können. Ich habe festgestellt, dass wir beim letzten Podcast gar keinen Tisch hatten. Ne? Also, wo da dieses Klopfgeräusch herkommt. Das, wahrscheinlich so. Nee, wir hatten ja so einen kleinen Hocker, wo gerade das Mikrofon draufstehen konnte. Da habe ich aber nicht gegengehauen. Doch, wahrscheinlich musst du deine Aussagen immer durch laute Geräusche noch unterstützen. Nein, erzähl nicht so, siehst du jetzt, laberst du schon. Alter, Quatsch. Ja. Ich werde mich bemühen, dieses Klopfen... Setz dich auf deine Hände. Ich knebe mich, Wir hatten aber noch einen Kritikpunkt gehabt, und zwar... waren deine Lachattacken, da musst du dich immer zu ins Mikrofon gebeugt haben. Das, echt, hab ich? Das, war sehr laut? Leute, die den Podcast gehört haben, mit dem Finger am Lautstärkeregler gehört haben, weil sie auch Sorgen hatten, dass das nach außen, aus den Kopfhörern heraus schallt. Ja, also ich mach das trotzdem weiter. Ja. Sehe ich nicht als technisches Kritikpunkt. Du brauchst ja dann nicht ins Mikrofon reinlachen. Und das ist nämlich auch der Fehler, die Lautstärke differierte ganz doll, weil du mal im Mikrofon saßt. Geh noch mal kurz. Oh nein, ja, mach es. Weil du mal ganz nah am Mikrofon saßt und dann wieder weiter weg. Ja. Ich muss mich halt immer bewegen. Ich kann halt nicht still sitzen. Also was ich mit diesem Podcast ändere, ist, dass ich vorne die Anfangsmelodie, die ist sehr laut, dass ich die gleich ein bisschen leiser habe. Weil man muss, wenn man den Podcast hört, dann runterregeln, weil die Musik so laut ist. Also ich habe hier den Rico, den heute Morgen nochmal gehört gehabt, ne? Ja. Und da war eine Stelle, habe ich auch irgendwie laut gelacht oder irgendwas Böses. Ich weiß nicht, irgendwie wollte ich meckern oder was? Ja. Ich weiß nicht genau. Ich war gerade irgendwie beim Saugen. Das war ganz laut. Ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, meine Mutter steht hinter mir und brüllt mich an. Ich dachte, die hört sich ja so an. Ich so. Ja, also, wir werden darauf achten. Ist angekommen. Ja. Gut, erster Punkt. Auswertung. Abgehakt. Kreuz. Erlebnis. Ich hatte heute ein Erlebnis. Also, ich hatte heute ein Erlebnis. Dann hast du mal kein Erlebnis. Nee, wir waren heute unterwegs gewesen und haben dabei mal so ein Geocache-Dingens gemacht. Weißt du, was das ist? Geocache? Na, deine Schatzsuche. Ja, genau. Haben wir mal gemacht. Na, Schatzsuche, ja. Genau. Wir hatten das ja im Urlaub schon versucht und wir waren sogar erfolgreich. Du hast mir doch gesagt, in der Felsenwahl ist doch auch irgendwas. Genau, da ist so einer versteckt, da wo wir waren. Und ich war mit zwei Kindern da suchen und habe nichts gefunden. Und dann kam Julia dazu. Und sie hat den entdeckt. Nein! Ja! Echt? Ja, wir haben einen gefunden. War ich ganz stolz. Da ist dann immer so eine Kiste, da ist irgendwas drin, dann nimmst du was raus und legst was Neues rein. Ja. Also da war jetzt, ehrlich gesagt, nicht wirklich was drin. Eine USA-Flagge, eine kleine, so ein, wie man sie in einem Eis hat. Ja, ach so. Und ein Schlüsselring oder so. Also es war doof. Was habt ihr reingelegt? Eine Tüte Gummibärchen, eine kleine. Und ich weiß gar nicht, was noch reingelegt haben. Ja, auf jeden Fall hat geklappt. Wo war das denn versteckt? Also wo war das denn? Mach ich einen Beitrag drüber. Ah, okay. Mach ich einen Beitrag drüber. Ja. Wir hatten ja im Urlaub schon gesucht und da haben wir auch erfolglos irgendwie eine halbe Stunde an einem Ort gestanden. Aber mit dem Teil da, mit diesem... Genau, mit dem GPS-Gerät. Ja, ja, mach ich einen Bericht drüber. Okay. Genau, das war mein eines Erlebnis. Ich habe auch ein Erlebnis gehabt. 3 Stunden Schlaf. 3 Stunden erholsamen Schlaf. Ja, jetzt musst du halt dazu sagen, Mittagsschlaf. Nicht irgendwie, dass man jetzt denkt... Dass du mal Mittagsschlaf, genau, wir waren noch Eigentlich wollten wir Hausschuhe kaufen für mein Kind. Es war eine Katastrophe, bis ich irgendwann keine Lust mehr hatte. Dann hat mein Kind beschlossen, weil ich wollte ein Pokémon kaufen. Ich sage, nee, gibt's nicht. Pokémon heißen. Weil der gibt's nicht, ist nicht, alles klar. Aber dann will ich heute auch nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Oh, Hungerstreik. Ich sage, ja, hast du Pech? Alles klar. So, dann sind wir zu McDonald's gefahren. Haben uns was bestellt und sie hat nichts gegessen, nichts getrunken. Sie hat Hungerstreik durchgezogen? Ich esse nichts. Sie hat ihn durchgezogen. Ja. Mein Kind hat sich auf die Couch gelehnt, gefleht, sie rutscht und mir geht's so schlecht. Ich habe alles schön aufgegessen, sind wir nach Hause gefahren, so ab ins Bett. Und dann haben wir 3 Stunden geschlafen. Danach war mein Kind etwas freundlicher. Nee. Ich habe ganz ehrlich heute echt gesagt... Zucker, so, bei Kindern sollte man Zucker weglassen. Also Süßigkeiten. Süßigkeiten machen aggressiv. Nicht aggressiv, aber ich habe mich so erschrocken über mein Kind, weil die war einfach nur angepisst, sag ich jetzt mal, weil sie irgendwas nicht gekriegt hat. Und ich habe ja noch ein paar Kleinigkeiten gekauft. Wie alt ist sie? 8. 8. 8-jähriges Mädchen, okay. Präpubertät. Ja, und dann habe ich nur zu Lilly gesagt, Lilly, ich finde es ganz schön traurig, dass du heute so, wie soll ich das, so gemein zu Mama bist oder so rumzickst. Habe ich keinen Bock drauf, ich mag das nicht, weil Mama hat heute frei, ist mal den ganzen Tag da und du bist so zickig. Und ich habe keinen Nerv dafür, mich jetzt mit dir anzulegen. Oder jetzt, mich kannst zu du, jetzt kannst du deiner Tochter dann sagen, wenn du nach Hause kommst, die Mama, die hat sich im Internet bei über 500 Leuten ausgeheult. Nein, aber das war mein Erlebnis. Aber nach 3 Stunden Mittagsschlaf gab es dann eine Packung Cornflakes, Schokos, war sie satt. Und dann war Hungerstreik beendet, es ging ihr besser. Gut, Hungerstreik beendet, sehr schön. Da fällt mir ein, also ich wollte gerade auf die Uhr gucken, ja, da fällt mir ein, ich hatte auch noch eine andere tolle Geschichte, habe ich auch einen Beitrag drüber geschrieben gehabt, ich habe doch zum Geburtstag von Vodafone so ein Internet-Flatrate bekommen, für 2 Monate. Wo ich schon dachte, ey, da ist da irgendwas bestimmt nicht sauber und so. Und nachher zahle ich dann doch. Hatte ich ja vorher angerufen, hat gesagt, stimmt das auch? Und die, ja, ist kostenlos, ohne Verpflichtung, wir schalten das dann auch wieder ab und die wollen sich keine Gedanken machen. Jetzt gucke ich regelmäßig immer nach, ob ich wirklich keine Kosten habe und das haut auch im letzten Monat hin. Am 1. Oktober gucke ich rauf, 28 Euro im Internet versurft. An einem Tag. Also, und da war ich nicht mal viel. Ich habe 2-mal bei Twitter ein Foto hochgeladen, ne? Und 28 Euro. Jetzt musst du mal rechnen, wenn man das jeden Tag bezahlen würde, hätte es eine Telefonrechnung von über 500 Euro. Ja. Ne? Und jetzt habe ich da angerufen, weil sie mir ja bis Ende Oktober zugesagt hatten. Also bei Vodafone schreibt immer alles drunter. Ja, Thema Vodafone hatte ich heute auch. Ja. Thema Selbstbewusstsein. Ich meine, ich habe zu Rico gesagt, du, ist Ruhe heute, ich rede. Wir sind da heute hin. Es geht ja immer noch um meinen Ricos Vertrag, Handyvertrag und Flatrate. Ich möchte die halt einfach mal anpassen. Ich möchte Kosten sparen. Ne? Ja. Mich rufen so, wie irgendwie oft im Monat an. Neues Handy kann ich haben und Vertragsverlängerung, bla, bla, bla, bla, bla. Und wird natürlich immer günstiger. Und nachher bezahlst du mehr. Und überhaupt und sowieso. Ne, hab ich das, da warst du sogar mal anwesend, als ich angerufen habe. Ja, am Wochenende. Das fand ich auch richtig. Ging ja dann noch war weiter. Das nicht ein Sonntag? Genau. Am Sonntag, da rufen die am Sonntag. Das ging ja auch immer noch weiter, ne? Und dann sag ich so, Enrique, wir gehen da jetzt hin. Weil letzter Handyrechnung fast 100 Euro. Ja. So, wieder angetanzt und sie schon sagt, nee, ist nicht. Und dann siehst du ja auf dem Bildschirm schon bei Wolf einfach rote Hand, gelbe Hand und grüne Hand. Ja, ja, die rote Stufen, Hand. Also die stufen die Kunden tatsächlich ein, ne? Schrecklich. Ja. Naja, und jedenfalls, Enrico ist ja nun schon seit 1997 der Kunde. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt hier ein ordentliches Angebot haben, entweder ein Partnertarif oder irgendwie, dass er auf 50 Euro kommt. Mehr verlange ich nicht. Das ist wohl, sollte ja kein Problem sein. Ja, also. Nee. Ja, dann, es geht so nicht, dann müssen sie 50 Euro halt Vertragsänderung. Ich sage, das finde ich ganz schön frech. Sie rufen mich an, da kann ich jederzeit den Tarif nach oben ändern. Ja, kein ja, Ding. Logisch, aber wenn ich von oben nach unten, ich sage, seien Sie mal ein bisschen, ich sage, muss ich erst kündigen, um wieder, um was zu erreichen? Ich sage, letztendlich bieten Sie für Neukunden momentan mit diesem iPhone Internet für 49,95 an. Ja. Ist so. Bieten Sie an. Ja. Und? Ja. Also, meinst muss du, ich erst kündigen und dann wieder Neukunde sein? Die Unternehmen sind mal darauf ausgelegt, auf Neukundengewinnung. Den Bestandskunden, der spielt da scheinbar keine Rolle. Wir hatten das Problem ja auch mit der Telekom. Als wir umgezogen sind, sollten wir 90 Euro bezahlen, dass wir bei der Telekom bleiben. Und da haben wir gesagt, wisst ihr was, dann kündigen wir bei euch. Und die 90 Euro haben wir gespart und haben dann sogar noch ein noch günstiges, wir haben bei einem anderen Anbieter ein noch günstigeres Angebot bekommen. Das heißt, die haben sich gleich 2-mal ins Knie geschossen. Statt zu uns sagen, okay, vergesst die 90 Euro, aber bezahlt bei uns weiterhin mehr als bei jemand anders, weißt du? Haben sie gesagt, ne? Und also da müssen die Unternehmen, entweder sind sie so groß, dass sie das nicht sehen, ist ja wie bei dicken Leuten, die sehen ihre Füße auch nicht. Die hat direkt im Shop gesagt, ja, wenn sie sich bitte an an die 12.12. Wo ich sage, dann rufe ich die kompetenten Kundenberater wieder an. Ich sage, die mir jederzeit weiterhelfen können. Naja, das ist auch mal ein Callcenter. Ich hatte, mit denen habe ich auch schon. Das ist eine Katastrophe. Ich sage, das ist doch kein Service. Leute, man ist hier seit 12, 13 Jahren Kunde. Man möchte einfach nur was anpassen und eine ordentliche Lösung haben für beide Parteien. Was ist denn das von hin und her? Muss man wirklich erst kündigen und dann wieder neu? Und dann kriegt die 50 Euro pro Jahr. Hirnrissig sein. Ja. Das ist. Verstehe ich. Du musst die 50 Euro in deine Kündigung investieren, weil. Und da hast du ja dann auch mal noch ein bisschen Sachen zu tun, ne, wenn so ich eine Kündigung so, also letztendlich sage ich, okay, ich mache mich jetzt schlau. Ich werde auf Vodafone, kriegt jetzt von mir auch direkt eine Antwort, weil so sollte man nicht mit seinen Stammkunden umgehen. Ja. Ne, also nur mal Thema Vodafone. Ich bin so abgenervt von Vodafone. Ja. Sag, ich werde alle nicht lang angerufen, weil ich habe ja auch grüne Hand. Ja. Was heißt grüne Hand? Na, ich darf mir ein neues Handy aussuchen, meinen Vertrag verlängern, das heißt grüne Hand. Und Enrico ist rote Hand. Der muss ja 50 Euro zahlen für seine Veränderung. Oder? Ja. Tja. Ja. Und die Azubine, es war ja Azubi stand da drauf, der Facharbeiter stand daneben heute und die Azubine hat sich dann um mich gekümmert. Ich sage, sie sind jetzt wirklich außen vor, aber naja, ich war dann doch ein bisschen energisch. Aber sie hat es gut gemeistert, muss ich sagen. Ja, nein, wirklich. Also. Ich wollte ihnen damit nur helfen. Ich wollte damit ihre Persönlichkeit stärken. Ja, also sie hat es gut gemeistert, muss ich sagen. Gut, Viertelstunde Vorgeplänkel. Na und? Du hast gesagt, blöd rumlabern. Was war Erlebnis René steht hier. Denn du hast die Agenda wieder mal gesprengt, wenn du einen richtigen Meeting auch so bist. Ja, okay. Abgehakt. Das ist ja auch keine Agenda, was du machst. Wenn du am selben Tag anfängst, eine Agenda zu erstellen, ist es okay, Meeting, ne? So, spontan. Ja. Was auf jeden Fall müssen bei der Stunde bleiben? Ja, ist in Ordnung. Ach, übrigens, René hat nämlich Hunger. Nee, ach, nicht das Ding. Ich habe übrigens, normalerweise sagt man, 20 Minuten ist so der Arbeitsweg. Der durchschnittliche Arbeitsweg eines Deutschen. Und deswegen sollte ein Podcast muss ja irgendwie in einer Zeit liegen, die man auch. Also ich komme schon gut mit der Stunde hin. Ja, du. Ja, nee, wenn man jetzt zur Arbeit pendelt, ne, dann hast du 20 Minuten, dann hörst du so einen Podcast halt an. Ist das durchschnittlich 20 Minuten, finde ich. Im Durchschnitt. Doch. Ja? Wie lange fährst du? Na, anderthalb Stunden. Na, ich eine halbe. Scheiße, mit zweien kann man schlecht eine Statistik machen. Also ich denke schon, die meisten schon so eine halbe, dreiviertel Stunde. Also ich habe von einem unserer Hörer gehört, dass er und den letzten Podcast, da hat er sich einen Spaziergang gegönnt. Echt? Ja. Wer war denn das? Das war, den kenne ich auch, oder? Das war auch Marc. Ja. Er hat gesagt, das ist eine Runde spazieren gegangen. Das habe ich, ohne dass das will, private Details verraten. Ist nicht schlimm, Marc. Ist nicht schlimm. Ne? Nee, ist aber auch, man kommt ja auch mal ein bisschen runter. Dann. Ich war heute auch draußen, hab laut gesaugt. Und dabei hättest du auch einen Podcast hören können. Nee, das hätte ich nicht gehört. Das war zu laut. So. Das war richtig laut. Entschuldigung, ich lache schon wieder. Ich darf ja nicht lachen. Nein, du darfst schon. Aber du darfst dich beim Lachen nicht so nach vorne ins Mikro bohren. Nee, mach ich ja schon. Nicht. Ich du machst ja super. Nee, du machst es hervorragend. Guck, lass uns zum Thema Selbstbewusstsein kommen. Ja. Was ist denn Selbstbewusstsein? Weiß ich nicht. Na komm, du musst ja eine Vorstellung haben von Selbstbewusstsein. Nein. Indem man seine eigene Meinung auch vertritt. Anderen Leuten gegenüber. Indem man sich selber vertritt? Ja. Das finde ich hört sich gut an. Sich nicht auf den, wie soll man sagen, manche Leute geben ja einen Weg vor. So, ja, nein, das muss man so machen und das musst du so machen. Nee, man macht es so, wie man das für richtig hält. Wie man sich für sich in seinem Leben. Also zu sich selber steht? Ja. Das hört sich gut an. Und das hört sich nach. Wenn man jetzt so sagt, wie ich, ist manchmal auch Aussehen spielt ja da auch eine Rolle beim Selbstbewusstsein, finde ich. Nur wenn man sagt, ey, ich renne draußen rum einfach mal, gerade bei Frauen, und ihr schminkt rum. Ja. Weil, ey, scheiß drauf. Habe ich halt Pickel im Gesicht, aber ich mag halt nicht mit Schminke rumherrennen. Ich renne so rum. Können also wenn man stark ist und über anderen wegsehen kann, dann auch selbstbewusst. Denke ich schon. Dass man da nicht unbedingt, wenn man zum Bäcker morgens geht, sich erstmal die Tusche raufschmieren muss. Finde ich gehört dazu. Dass man einfach seine Natur. Was war das erste Mal, was du gesagt hattest? Toll, jetzt habe ich es vergessen. Ich auch. Nee, weil dass man anderen Menschen gegenüber seine eigene Meinung. Sich selber vertreten, anderen gegenüber sich selber vertreten. Das finde ich gut. Also, das finde ich so, wenn ich jetzt so, sehe, so in René, Worte gefasst. Ja, wenn ich sehe, was? Dass ich dir auch mal sage, ey, das finde ich aber scheiße, wie du das sagst oder wie du denkst. Das kann man ruhig auch mal sagen, auch unter Freunden. Ja, also, selber, dass man keine Berührungsängste hat, auch wenn man jemanden sehr mag. Ja, du musst mir jetzt nicht anfassen dabei. Das ist Berührungsängste. Nein, wie nennt man denn das? Nicht Berührung. Das kann man auch anders ausdrücken, Berührungsängste. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie antatschen will. Wie war das nochmal? Sich selbst? Was? Sich selbst? Was meinst du jetzt? Hinter sich selbst stehen? Ja. Na, seinen eigenen Weg auch durchsetzen. Seinen eigenen Gedanken, seine eigene Persönlichkeit durchsetzen. Ich fand anderen Menschen diese Wortkombination an Schule sich sehr. Das habe ich auch vergessen. Kannst du das mal schneller schreiben? Ich wollte es gerade aufschreiben. Ich fand es nämlich gut. Wenn man zu sich selbst steht. Ja. Das war's. Genau. Zu sich selbst stehen. Ja, so, jetzt schreibe aber schnell, sonst vergesse ich wieder. Ja, habe ich. Okay. Zu sich selbst stehen. Nee, das finde ich gut. Das ist ganz, ganz doll wichtig. Okay. Jetzt sag ich dir mal, wir mischen das mit dem Klugscheißen. Lass uns das. Ich mische das mal rein. Du gehst von deiner Agenda ab. Nee, ist ja wurscht. Dazu stehe ich. Ich bin selbstbewusst genug, dass ich sage, weißt du was, scheiß auf die Agenda. verstehe schon. Nee, und zwar hatte ich mal gehört, das fand ich ganz interessant, selbstbewusst bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein. Mhm. Ne? Bewusst steht ja auch für etwas wahrnehmen. Mhm. Ne? Also das heißt, Selbstbewusstsein könnte man ganz nah an Selbstwahrnehmung knüpfen. Sich seiner Selbstbewusstsein, sich bewusst zu sein, was man selber ist. Und da, ich glaube, die Common Sense, die allgemeine Wahrnehmung oder die allgemeine Ansicht für das Wort Selbstbewusstsein ist, jemand, der eine starke Persönlichkeit hat. Mhm. Das heißt, jemand, der in der Disco, der da reinkommt und denkt, hier da bin ich. Ne? Genau. Aber ich glaube, da ist nämlich das Selbstbewusstsein, also da ist dieses Wort Selbstbewusstsein falsch angebracht. Weil das ist ja nur ein Schein. Das wäre eher Selbstdarstellung. Ja, also absolut. Das ist, weil ich glaube, die müssen nicht zwingend ein Selbstbewusstsein haben, den sie da in der Diskothek, wenn es dunkel ist und wo man eh verkleidet ist, sage ich jetzt mal. Ja. Nee, aber auch in der normalen Welt. Weißt du, wenn ich irgendwo, es gibt ja Leute, die wirklich so ein Auftreten haben, die irgendwo hinkommen und dann sofort denken, so. Ja, aber man muss ja auch mit sich selber anderen gegenüber, ja. Es gibt hier nur mich. Aber es kann ja auch jemand, der vielleicht eine Schwäche hat, Selbstbewusstsein, der sich dieser Schwäche bewusst ist, weißt du? Mhm. Also Selbstbewusstsein, glaube ich, sieht man so allgemein nicht ganz so, was ist, wie es wirklich das Wort gemeint ist. Also Selbstbewusstsein hat meiner Meinung nach mehr mit Selbstwahrnehmung zu tun. Wenn ich weiß, also wenn ich mich selber kenne, weiß, was ich kann, weiß, was ich nicht kann. Mhm. Ne? Bei den Sachen, die ich kann, da bin ich natürlich, da habe ich eine starke Ausstrahlung. Also wenn ich jetzt was über Webentwicklung erzählen würde, hätte ich wahrscheinlich eine sehr selbstbewusste Ausstrahlung oder eine sehr starke Ausstrahlung, die als Selbstbewusstsein wahrgenommen wird. Wenn ich jetzt, das ist dann einfach mal Fachwissen, oder? Ja, aber ich wäre mir meines Wissens so sicher, dass wenn jetzt einer kommt und anfängt, aber das ist ja so und so, dass ich nicht sofort einknicke und sage und dann kleinlaut werde. Dass du deine Meinung auch vertrittst. Sondern dass ich dann in dem Moment... Drum kämpfst. Drum kämpfen brauche ich nicht, weil ich bin mir bewusst, dass ich recht habe, also dass ich im Recht bin und nicht so, dass ich denke, naja, vielleicht hat er ja doch mehr. Aber das gehört ja auch dazu, dass man vielleicht dann sagt, vielleicht ist ja meine Meinung doch nicht richtig. Aber das kann ich ja, wenn ich mir meines Wissens bewusst bin, schnell abschätzen und schnell darauf reagieren. Ne? Klar, wenn ich mir bewusst bin, dass ich manche Sachen auch nicht weiß, dann kann ich in so einem Punkt auch zurückrudern und sagen, okay, vielleicht hast du recht, dann wäre ich ja auch noch selbstbewusst, dass ich sagen kann, okay, du kommst jetzt mit was, wo du dich scheinbar mich in Frage stellst oder meine Äußerung in Frage stellst und als selbstbewusster Mensch könnte ich ja sagen, ist jetzt kein Problem für mich, vielleicht hast du recht, weil... in dem Bereich bin ich dann doch nicht so wissensfest. Das kommt drauf an, glaube ich, wie man dem anderen gegenüber... Ich habe ja manchmal so, dass man sehr nervös wird, ne? Wenn man ein sehr autoritärer... Wie sagt man? Autoritäre Persönlichkeit. Ne? Ja, genau, das ist ja ein guter Punkt. Dann wirkst du ja wieder nicht selbstbewusst. Wenn genau. Du wenn man, aber jetzt versuch mal zu ergründen, warum das so ist. Warum wirst du nervös? Das weiß ich nicht. Versuch das mal zu ergründen. Das weiß ich nicht. Naja, das ist einfach so, wenn... Weil du dich eingeschüchtert fühlst? Ja. Tiefe Stimmen. Naja, weil manche Sachen nicht fachlich sachlich sind, sondern... Die dann kommen von der anderen Seite. Ja, sondern eher... Die auf die persönliche Ebene gehen, siehst du? Und dann bist du vielleicht in dem Bereich nicht so selbstbewusst. Sagen wir es mal so. Ich glaube mal mit dem Alter, also es gibt verschiedene, wie sagt man, Zeiträume, Perioden, wo man mit dem Selbstbewusstsein, also als Kind, wird ja geprägt, ne? Wie der Umgang ist, lala, und auch dann nochmal die Pubertät, ne? Das ist ja auch... Und wenn ich mich heute vergleiche, rückwirkend, ist mein Selbstbewusstsein schon gesunken. Es ist wieder auf einem guten Weg. Jetzt vielleicht war es vorher ein bisschen abgehoben. Ich meine, das ist das, was ich zu dir früher immer gesagt habe. Wie? Du hast früher gesagt, ich bin abgehoben? Nee, ich habe mich ja nicht getraut. Nee, ganz ehrlich, du weißt doch, wie wir uns kennengelernt haben, wo Ich hab dich nur aus dem Fenster gesehen und dachte mir, was für eine abgehobene, arrogante Typ. Ja, das hat ja jeder gesagt. Ja. Ja, und? Und in mindestens 2 Jahren möchtest du dieses Gesicht nie wieder sehen. Hast du gedacht? Nein, also ich fand dich schon ganz schön, also mein lieber Herr. Also. Echt? So ja. hab ich mich aber nicht gesehen. Ja, logisch. Dann hast du viel zu selbstbewusst. Nein. Nee, aber vielleicht, klar, du lernst dich selber ja mit der Zeit kennen und man wird halt selbstbewusster. Du bist, aber ich glaube, du bist ganz selbstbewusster. Ehrlich, da warst du fremd gewesen. Anführungsstrichen, du warst der Mann am Fenster. der Mann am Fenster. Der Junge am Fenster, was ist das? Das Gepiepe ist immer um 18 Uhr. Ich habe nur noch keinen Hammer gefunden, was ist denn das? Der auf dieses technische Gerät, das ist irgend so ein Gerät, was in den Händen der Kindern auf einmal jeden Tag so ein Geräusch macht. Das ist ja ätzend. Da krieg ich das mehr hört Angst. Gleich auf. Hört gleich geht auf. Immer 18 Uhr los? Ist ja gar nicht 18 Uhr. Nee, 19 Uhr wahrscheinlich. Ja. Ja, also wie gesagt, ich denke aber, dass Selbstbewusstsein nichts mit Ausstrahlung zu tun hat. Das ist für mich Selbstdarstellung, sondern Selbstbewusstsein ist in meinen Augen eher mit Selbstwahrnehmung. Das heißt, wenn ich meine Persönlichkeit sehr genau einschätzen kann, mich also nicht überschätze und nicht unterschätze, dann habe ich ein gesundes Selbstbewusstsein. Und das kann halt auch mal verloren gehen. Nee. Doch. Nee, du siehst ja Selbstbewusstsein doch mehr als... Nein, das sehe ich nicht. Nee, ich sehe es nicht als Darstellung. Ich sehe... Du weißt, doch, die Darstellung, das, was du meinst, dass man erst ist man hier so, ha, was kostet die Welt, weißt du, und irgendwann merkst du, du wirst doch ruhiger und kleinlauter und so. Aber das ist ja, was ich vorhin meinte, im Common Sense, also ne, in der Allgemeinheit wird Selbstbewusstsein als das, wie du dich nach außen hin gibst. Gesehen. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass man es mehr von innen heraus betrachten muss, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist in meinen Augen eher, wie du selber dich siehst. Ja, vielleicht gehört das beides zusammen. Ich glaube, man kann das nicht einzeln sehen. Im Englischen ist es wohl so, du hast Self-Confidence. Mhm. Also du hast die Unterteilung mehr, ne? Und von Selbstwahrnehmung spricht ja heutzutage kein Mensch. Also das wird ja nach außen irgendwie nicht so. Ja, aber ich glaube, das macht schon mit den Jahren, ändert sich einfach die Selbstdarstellung, Selbstbewusstsein. Ja, die Selbstdarstellung. Ich möchte wirklich meinen, dass das, was wir als Selbstbewusstsein allgemein sehen, ist ja für viele, Selbstdarstellung ist. Ne? Für viele ist es ja schwer, sich selbst wahrzunehmen. Oder sich, na, selbst in sie, naja, es ist doch oft schwer zu sagen, wenn du bei irgendeinem Gespräch oder so, lernen Sie doch mal Ihre, wie sagt man, was können Sie gut, was können Sie nicht gut, was Ihre Schwächen. Und genau das ist, wo ein Unternehmer beim Bewerbergespräch versucht, das Selbstbewusstsein zu ermitteln. Wie genau kennt derjenige sich selber? Weißt du? Ja, und deswegen sagt er, und das ist für mich eine Selbstbewusstseinsfrage, die der da stellt. Er sagt, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Ja. Und wenn das jemand gut ausdrücken kann oder überhaupt sagen kann, dann ist dieser Mensch selbstbewusst. Er weiß wirklich, was er ist. Manche Menschen haben doch eine völlig falsche Wahrnehmung von sich. Du brauchst ja nur mal auf die Straße gehen, da rennen manchmal Leute rum, die guckst du dir an, da denkst du, ey, meine Fresse. Weißt du, zum Beispiel, weißt du, die Stringtanga bis unter die Hüften gezogen, weißt du, die wahrscheinlich selber denken, boah, das sieht total sexy aus oder so. Ne? Ja, finden sie ja vielleicht auch so. Und das ist eine Selbstwahrnehmung und die haben ein schlechtes Selbstbewusstsein, weil sie sich nicht bewusst sind, wie es wirklich aussieht. Also die denken, ja, das sieht jetzt... Ja, ne? Aber sie haben eine schlechte Selbstwahrnehmung. Wahrscheinlich kann man, wenn man das im Sinne von Selbstwahrnehmung benutzt, kommt besser rüber, was gemeint ist. Ja, ich glaube, es gibt Leute, die jetzt auch zum Selbstwissen gehören, schön, dass man auch Kritik äußern kann. Dass man, wie ich sage, wenn zum besten Freund oder auch zu einer Freundin sagen, ey, fängt total daneben, das geht irgendwie gar nicht. Egal, was du jetzt gerade von mir denkst, ich muss dir das sagen. Ich finde, das gehört auch dazu, weil manchmal gibt es ja auch Situationen, wo man sich das nicht traut. Weißt du, ich meine? Ja, aber nicht das nein, nicht ich, trauen. Das nein, ist nicht ja, trauen, aber ich finde ja, schon, dass das muss ist man, so, was man das denkt, kann auch nicht jeder. Starkes Selbstbewusstsein traut sich, schwaches Selbstbewusstsein traut sich nicht. Ja. Aber im Wortsinn, ne, bewusst, im Sinne von sich etwas bewusst sein, hat das Wort Selbstbewusstsein ja nichts mit sich etwas trauen zu tun. Doch. Nee, ich glaube, das ist eine Sinnverschiebung. Deswegen wollte ich dieses Thema nicht ansprechen, weil ich... Du verwurschtelst die Wörter immer. Nein. Du kreierst immer was anderes. Weil ich glaube nämlich, Leute, die denken, okay, ich muss mein Selbstbewusstsein stärken, denken sich, okay, ich gehe jetzt da raus und ich zeige den Leuten, dass ich keine Angst habe. Nee, man muss auch mit sich selber klarkommen. Genau, und das ist nämlich, wo es mein Auge beim Selbstbewusstsein drum geht. Ich will auch nicht Selbstbewusstsein, um sein, um... vor anderen gut dazustehen. Ich will für mich ein gutes Gefühl haben, wenn ich irgendwo jetzt auf Arbeit bin oder lass es privat auch sein. Für mich einfach, ich muss mit mir im Reinen sein. Hm. Und das ist nämlich in meinen Augen Selbstbewusstsein. Weil es wird ja oft geschult, dass Leute sollen sich für den Spiegel stellen und sollen sagen, okay, jetzt gehst du in dieses Meeting oder jetzt gehst du in dieses Gespräch und keiner kann dir was anhaben, ne? Und aber damit wird dein Selbstbewusstsein ja nicht besser. Sondern in dem Moment stärkst du, also du lernst dich ja nicht besser selber kennen und merkst, ah, okay, ich habe hier und da Schwächen. Und jetzt kommt nämlich dann dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung auch ganz nah ran, um selbstbewusst, wenn man sich selbst bewusst ist, ne, und weiß, ah, was kann ich nicht, dann kann man anfangen, durch Persönlichkeitsentwicklung eben in den Bereichen zu stärken, wo man sagt, man möchte da stärker sein. Ja. Ne? Ja, das geht aber nur, wenn ich mir meiner selbst wirklich bewusst bin, wenn ich also selbstbewusst bin. Mhm. Ne? Bist du der Meinung, dass du selbstbewusst bist? Ich bin der Meinung, dass ich selbstbewusst bin, ja. Und ich bin auch der Meinung, also ich habe auch Sachen, wo ich mir sage, da möchte ich, da muss ich an meiner eigenen Persönlichkeit schleifen. Zum Beispiel, jetzt kommst du wieder durch die Brust, dann diesmal reden wir ja nicht über Sex. Oh, kommen wir auch noch zum Beispiel, zurück. Ein Thema, was ich interessant finde, ist Erwartungshaltung. Erwartungshaltung ist, dass wenn ich, nehmen wir mal ganz ein profanes Beispiel, ich gehe mit irgendjemandem ans Meer und sage, ich könnte wetten, dass dir heute irgendwas ins Wasser, ich fahre Boot und sage, ich könnte wetten, dir fällt heute irgendwas ins Wasser. Dir fällt immer irgendwas ins Wasser. Und ich sage dir, was passiert? Es fällt was ins Wasser. Erwartungshaltung, ne? Und wenn du eine positive Erwartungshaltung hast und sagst, das heute wird dir schon nichts ins Wasser fallen. Das ist ein sehr beschissenes Beispiel, aber ich glaube, um das zu transportieren, ist ganz gut, wenn ich sage, nee, wenn wir dann auf dem Boot sind heute, wird dir nichts ins Wasser fallen, dir fällt ja sonst mal alles ins Wasser, weißt du? Wenn man mit der Erwartungshaltung angeht, dann passiert es auch nicht. Und jetzt könnte man ja meinen, oh, Zauberei, dann erwarte ich mal gleich, dass ich morgen im Lotto gewinne. Ne? Das willst du an dir? Ja, bei mir ist so, dass ich manchmal eine negative Erwartungshaltung habe, weißt du? Dass ich manchmal durch meine Erwartungshaltung Schwächen anderer quasi in die Wirklichkeit passieren lassen. Aha. Ne, wenn ich jetzt zu Julia sage, Julia vergisst manchmal das Licht hier, also meine Frau, ne, vergisst ja manchmal das Licht in der Wohnung auszumachen, ne, und da blutet mir halt das Herz, wenn ihr den ganzen Tag eine Lampe brennt und ist keiner da. Und ich gehe halt mit der Erwartungshaltung ran, wenn ich nach Hause komme, ist garantiert irgendwo eine Lampe. Also ich gehe jetzt nicht jeden Tag so ran, aber... Ne, ich, echt? Ne? Gehst du so ran, ja? Ja. Das ist ja krass. Und die Sache ist die, das ist halt doof. Dann würde ich mit positiver Erwartungshaltung angehen, dass es nicht passiert. Du, aber René, ich verstehe dich. Ja, und jetzt sage ich dir mal, vielleicht ist das auch ein guter Vergleich. Nehmen wir mal an, ich komme einen Tag nach Hause und ich komme her und es ist keiner da und das Licht ist an, sage ich, ich hab's gewusst. Hm. Ich hab's gewusst. Und dann wird es mir bewusst, dass ich recht gehabt habe und ich ärgere mich halt drüber. Hm. Würde ich aber mit positiver Erwartungshaltung jeden Tag dann gehen und sagen, wenn ich nach Hause komme, das Licht bestimmt nicht an, dann komme ich nach Hause und das Licht ist wirklich nicht an. Aber ist ja meistens nicht. Nee, genau das ist es. Das ist der Punkt. Es ist ja meistens, ist das Licht nicht an. Das heißt, in den meisten Fällen wäre ich bei der positiven Erwartungshaltung, würde ich nach Hause kommen, hey, Licht ist nicht an, wie ich es erwartet habe und würde mich drüber freuen. Das heißt aber, dadurch, dass ich eine negative Erwartungshaltung habe, ärgere ich mich über das eine Mal, wo das Licht an ist. Aber was heißt das schon, dass sie ja Gedanken drüber gemacht? Du betitelst ja dieses Wort auch schon, Erwartungshaltung. Ja. Das habe ich noch nie in meinen 31, fast 32 Jahren aber ich könnte wetten, gehört. Aber ich könnte wetten, dass du es sehr oft anwendest. Man hat immer irgendwelche Erwartungen. Und ich habe immer Erwartungen. Das Schlimme ist nur, dass ich, so wie du schon sagst, das, was ich wirklich immer negativ denke, auch immer so ist. Genau, immer. Nein, richtig. Das ist ja, was ich dir gerade sagen wollte. Würdest du ich habe schon wieder gehauen. Würdest ich entschuldige du, mich. Ist in Ordnung. Vielleicht war ich laut genug, dass man es nicht gehört hat. Würdest du... Oh, wir müssen die Eieruhr umdrehen. Wir sind... Eieruhr heißt ja nicht. Das ist ein Stundenglas. Ein Halbstundenglas. Ja, sieht aus wie eine Eieruhr. Die halbe Zeit ist durch. Würdest du aber das Positive erwarten, würde es dir nur beim Positiven auffallen? Ne, ein Kind zum Beispiel. Wenn du einem Kind ein Eis in die Hand gibst und du sagst zu dem Kind schon mal mit einem... Aber nicht kleckern. Und nicht kleckern. Und es kleckert. Ja, immer. Nee, aber dir fällt es nur auf, dass du kleckert, weil du es erwartet hast. Würdest du gar nicht erst das Negative erwarten, würdest du gar nicht aufhören, wenn es kleckert. Ja. Anderes Beispiel, wenn Leute sich, weiß ich nicht, die Haare färben, blond zum Beispiel, mhm, und dann auf die Straße gehen, denken sie, hey, jeder Mensch hat jetzt auf einmal blonde Haare. Mhm. Ne? Es ist auch nur, weil du halt gedanklich gerade involviert bist. Das heißt, wenn du gedanklich, Sprung zurück, wenn du gedanklich mit den Negativen nicht involviert bist, wirst du dich über das Negative gar nicht ärgern. Weil das Schlimme bei der Erwartungshaltung ist ja der Punkt, an dem du dann sagst, ich habe es gewusst, und dann ärgerst du dich halt noch mehr, weil da entsteht ja so eine Diskussion dann, dass du sagst, ich habe es vorher zu dir gesagt, dass es passieren wird, und sie, jetzt ist es passiert, ne? Das, so ist ja. Und dann macht man aus der Mücke einen Elefanten. Ich sag mal so, ich habe ein neues Thema Kerzenständer, wir haben ja überall Kerzen bei uns angemacht, Glas, kaputt gegangen. Ich hab's nicht gehört, egal. Ich hab ihn zu Nico gesagt, weil er doch recht gefährlich aussah. Ja. Bitte, bitte, bitte bringe ihn morgen gleich in den Glascontainer. Das habe ich, glaube ich, viermal am Abend gesagt. Ja, das war vor 3 Tagen oder 4 Tagen. Das kotzt dich hier schon aus. Enrico hat mir, nein, Enrico, du weißt, was ich meine. Und heute gucke ich in die Ecke, stand der immer noch da. Ich so, Enrico, hast du mir versprochen? Normalerweise habe ich ja so einen Tick und gucke dann nächsten Tag gleich nach auf und dachte ihm morgens nochmal und schreibe uns dann, bitte wegbringen. Hm. Die habe ich nicht getan. Und der stand da. Und ist was passiert? Nein, aber das muss ja nicht was passieren. Ja, weißt du, und dann das ist so, aber egal. Gut, nein, aber ich stehe da wie so mit meinem Kind heute. Nein, ich habe eine positive Erwartungshaltung, ich möchte ein schönes Frei haben, ich möchte entspannt sein, ich möchte mich jetzt nicht über mein Kind aufregen. Ich ja, genau, also positive Erwartung, das ist ja das Blöde, dass ich positive Sachen immer dass man die schwer mitkriegt oder nicht so wahrnimmt wie negative Sachen. Tagebücher, bestes Beispiel. In Tagebüchern stehen immer negative Sachen drin. Also, die meisten Tagebüchereinträge möchte ich behaupten, sind negativer Natur. Okay, ich habe kein Tagebuch. Ich doch von Anfang an damals mal angefangen. Ja, blätter mal durch und da steht, na gut, gerade so junge Mädchen, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber ich glaube, im Erwachsenenalter gibt es Persönlichkeiten, die dann eher negative Sachen aufschreiben. Also ich glaube, dass in den Teilen. Ja, gut, das Negative ist halt immer präsent und das ist immer mehr als das Positive. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist wieder, weil man es mehr wahrnimmt. Weil man dem mehr Gewicht gibt. Zu positiv wäre zum Beispiel sich der Freitag. Für mich ist der Freitag immer ein echt geiler Tag, nach Feierabend sage ich mir, jetzt kommen 2 richtig schöne, ruhige Tage, an denen ich halt die Beine hochlegen kann und dann kannst auch nur du sagen. Ja gut, wenn man am Wochenende arbeiten muss, ist das was anderes. Ja. Aber man muss dem positiven Dingen halt mehr Gewicht geben, finde ich. Und dadurch bist du ausgeglichener, weil du ärgerst dich nicht so viel über Sachen. Ich habe einiges gelernt in dem letzten Jahr. Und deswegen, ich bin vielen Sachen sehr entspannt gegenüber, wirklich. Also wer mich von früher kennt, ich habe mich schon, also es ist mein Empfinden, schon eine gute Wendung gemacht. Und wenn ich so gerade Thema Selbstbewusstsein, ne, oder Persönlichkeitsstärke, wie auch immer. Ja. Meine Mama ist ein gutes Beispiel, finde ich. Ja, also die ist für viele Freunde oder die sie noch nicht so kennen wie ich oder eine sehr respekteinflößende Person. Das ist eine starke Persönlichkeit. Ja, eine starke Persönlichkeit. Und ich glaube, manche können mit ihrem Jargon auch nicht wirklich was anfangen und sind immer erst sehr erschrocken, obwohl sie das nicht so meint. Ja. Sie ist halt wirklich eine sehr direkte Person. Und ich finde es nicht verkehrt. Im gewissen Situation sage ich auch mal, Mama, man halt doch einfach mal deine Meinung zurück und sei einfach mal lieb und nett und ist schön. Einfach nichts sagen. Es fällt ihr schwer, oft, weil sie halt wirklich, wenn irgendwas ist, das auch sagt. Ne, und, aber ich gerade bei so starken Persönlichkeiten, also finde ich, da fehlt so ein bisschen, wie sagt man, nicht die Emotionen, sondern das was soll ich nicht sagen? Also, dass man da auch mal so das Gefühl auch mal ankommen lassen kann. Also, auch wirklich sagen, wenn mal irgendwas ist, wenn es einem nicht gut geht. Person das auch mal zeigt, dass es ihm nicht gut geht. Dass und sie auch selber Hilfe annimmt. Das sind, glaube ich, bei so Leuten, die sehr viel Selbstbewusstsein haben. Oder ja, ich würde sagen, das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Also, Selbstbewusstsein würde heißen, dass sie sich ihrer Persönlichkeit bewusst ist. Ja, aber ich glaube, nicht jeder. Würdest du sagen, ist selbstbewusst? Ich bin meiner Persönlichkeit bewusst, ja. Hm. Und ich habe. Ist ja klar. Und deswegen, also ich finde das ein kontroverses Thema, aus dem Grund, dass Selbstbewusstsein falsch verwendet wird. Es heißt ja. Das wird sich jetzt dann aber nicht ändern nach unserem Podcast. Nee, das wird sich sicherlich nicht ändern, aber vielleicht werden jetzt einige Leute. Jetzt habe ich gerade diesen Finger wie Tadeus Punkt. Aber ja, ihr könnt es leider nicht sehen. Irgendwann gibt es den auch uns im Fernsehen. Technisch wäre das kein Problem. Wir können das, wissen, wie wir das machen können? Das würde ich auch toll finden. Ich gucke mir das sogar an. Mhm. Also ich gestehe jetzt, ich gucke mir manchmal Alkali an. Es ist eine Kindersendung. Alkali. Kenne ich nicht. Das ist eine Kindersendung. Guckst du dir mal an. Die machen auch sowas wie Podcast, aber halt im Fernsehen. Also wie so eine Übertragung. Eine Stunde machen sie das immer. Kommt auf Kika, glaube ich. Kika oder wie heißt es? Nick, Entschuldigung. Kika oder Nick kommt es. Alkali. Also I und dann Kali mit C und Y. Also die jüngeren Mädels, die kennen diese Sendung. Ja. Die ist richtig lustig, finde ich gut. Und da sind halt auch Cem und Kali, die machen halt wie so ein Podcast oder eine Fernsehshow. Und da ist auch mal irgendein Thema und dann wird mal gesungen und dann gibt's ja. Echt, du willst so eine Videogeschichte machen? Ich finde das cool. Also ich gucke mir die super gerne an. Das läuft übers Internet. Also technisch irgendwie. Ist das überhaupt kein Problem. Übers Internet läuft es. Und ich finde es interessant, ja. Klar, warum nicht? Gut, kann man manche Sachen oder ich persönlich besser ausdrücken. Ja, und dann kann ich klopfen und machen und vielleicht auch mal so komische Sachen wie die da am Ende. Naja. Also im Prinzip, wir sitzen jetzt übrigens schon den Anfang eines Videopodcasts. Wir haben ja hier recht großes Fenster. Ja, jeder kann da reingehen. Und wir sitzen hier genau beleuchtet. Aber wir sind so selbstbewusst, das stört uns nicht. Ja, da fällt mir übrigens ein, weil du sagst, Videopodcast, bei uns auf dem Blog läuft jetzt noch nebenbei so eine kleine Serie, zwei junge Berliner Zivildienstleistende, die auf der Autofahrt nach Hause sich halt dann über ihren Tag unterhalten. Wirklich super unterhaltsam und amüsant, die beiden. Also absolut authentisch. Mhm. Muss ich mal angucken, ist heute die erste Folge gelaufen. Und wo kommt das her? Die machen das und ich habe die angesprochen, ob die uns das zur Verfügung stellen. Ach so. Ja. Und ja, also müssen wir mal gucken auf www.silfmedia.de/blog. Aha. Ne? Kennst du die? Nee, ich kenne die gar nicht. Ich habe hab die gesehen, ne? Okay. Und ich fand das so klasse, so authentisch, so amüsant, dass ich gesagt habe, nehme ich mal auf. Okay. Ja. Da kommt jetzt irgendwie die vierte Folge. Also wir bringen das bei uns jetzt als Folgen. Die machen das einfach, wenn die Lust haben. Ah. Zeichnen die das halt auf, ne? Okay. Und stellen das online. Und ich versuche das so ein bisschen regelmäßig als Folge zu bringen. Die machen das... Zivildienstleistung. Warum für Zivildienst? Im Krankenhausbuch. Ah, ist klar. Das ist wirklich sehr, also gerade die vierte Ausgabe, in Anführungszeichen, das vierte, was wir bringen werden, ist sehr, sehr witzig. Da kommt dann auch ein Spruch, den fand ich ganz gut. Die Weisheit des Tages von dem Zivildienstanführer da war gewesen, die auch in die Kamera sagt. Nehme ich jetzt zwar schon einen Gag vorweg, aber den fand ich ganz gut. Trinkst du fleißig Apfelsaft, brauchst du zum Kacken keine Kraft. Und der war halt sehr genial. Und das war, glaube ich, so Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, die sind so unterhaltsam. Ja, und wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, dann demnächst kennst du auch... Du machst voll viel Werbung hier, oder? Ja. Piep, piep, ja, für unser Besuch ist doch für den eigenen Blog, also von daher passt es ja. Eine Sache, die du auch kennst, und zwar die Briefe, die ich früher geschrieben habe an Unternehmen. Die werde ich als Podcast. Echt? Ne? Das heißt, du hast dann, das geht irgendwie 2 Minuten oder so. Also so, ich habe früher an Großunternehmen wie Procter & Gamble, Funny. Ja genau, an so ein Unternehmen Beiersdorf habe ich Briefe geschrieben. Postet. Genau, in Bezug auf ihr Produkt und habe halt mich ein bisschen dumm gestellt und dumm? Was fürs Unternehmen halt sehr unterhaltsam war und die haben halt auch darauf reagiert, ne? Also zum Beispiel, ich hatte mal geschrieben, dass ich in einer Spätzlepfanne in so einer keine Pfanne drin war, obwohl es vorne drauf steht, und das Unternehmen hat halt auch sehr amüsant darauf reagiert und hast eine Pfanne gekriegt. Genau. Und diese Dinger werden halt als Podcast dann, das heißt, man hört dann immer das Schreiben, was ich hingeschrieben habe, und eine Woche später oder so kommt die dann die Antwort, ja. Und das als Podcast so zum Anhören nochmal für die Ohren. Ja. Ich habe die gerne mal, war ja mal sehr interessant. Weißt du, wo ich auf die Idee gekommen bin? Na? Auf Klo. Und weißt du warum? Na? Weil die auf Klo lag. Ich hatte die ja dann abgeheftet, so einen Ordner voll. Ja? Und, wie war es denn geschrieben? So, kannst du es noch so? Ich habe es mal durchgegangen, so 10 Stück vielleicht, 10, 15 Stück. Von dem Dreh. Ja, irgendwas. Ich habe da jetzt auch einen Brief von dir gefunden. Echt? Ja, ja. Aber wo ist denn jetzt hier was drin da stand? Nee, leider nicht. Weil ich Enrico gezeigt. Ah, ich weiß welchen. Ja, welchen weißt du denn? Wie viele Seiten hat der gehabt? Einen nur? Ja. Ich kann mich erinnern. War eine harte Zeit, ne? Ja. Der? Ja, okay, das genau war der. Den habe ich hier aufgehoben. Echt, sowas habe ich dir geschrieben? Ja. Echt? Den habe ich aufgehoben. Echt, das ist ja unglaublich. Ja, so eine tolle Handschrift. Echt? Und so ein schicken Dittel hast du mir gemalt. Echt? Ich hab da was reinnehmen. Und was sagt Enrico? Der ist gepost. Nein, das hat er selber gemalt. Der ist gepost. Was ist der? Gepaust. Gepaust, ja, gepaust. Ja, ab. Ja, gepaust. Hast du abgemalt? Nee. Ich hab nur gerade dein Wort nicht verstanden. Gepaust. Und ich hab immer gesagt, Englisch ausspricht. Und ich hab zu Enrico gesagt. Nee, den hab ich gar nicht. Den Tank gemalt, ja. Ja, da habe ich jetzt dich auch verteidigt, ja? Ich nur das macht der nicht, der meint es selber. Siehst du, ist ja auch sehr selbstbewusst, also selbstbewusst im alten Sinne. Ne? Wir haben jetzt dieses selbstbewusst im alten Sinne. Was? Das gibt jetzt das, nach diesem Podcast gibt es zwei selbstbewusst. Wie meinst du das? Das ist selbstbewusst im alten Sinne von persönlicher Stärke. Und das neue Selbstbewusst, wie wir es jetzt anwenden werden, ist, dass wir unserer Persönlichkeit bewusst sind und wissen, was wir können und was wir nicht können. Ja, das weiß ich ja. Nee, und im alten Sinne, selbstbewusst im alten Sinne, habe ich ja damals anscheinend mit diesem Brief auch sehr selbstbewusst reagiert. Jetzt sagen, hey, hier, Moment, Fräuleinchen. Was sagst du denn, Rico? Und hast du denn reagiert? Ja. Dann sage ich, ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, das war so der Auslöser gewesen. Also er hat mich dann nur gefragt, und, hat was gebracht? Ja, hat was. Dann habe ich es überlegt. Ich glaube, ja. Ich glaube, nein, sonst würden wir hier nicht zusammensitzen. Nee, aber ich glaube, das war der Auslöser. Ja, aber es war der Auslöser. Nee, nicht so. Na, ist ja so. Ja. Na, aber manchmal muss man halt, wie sagt man, seiner Selbstwahrnehmung, seinen Selbstwahrnehmung mal wieder zurückgeholt werden und mal dran erinnert werden. Ja, man muss richtig an seinen, sich daran erinnert werden, selbst sich seiner selbst bewusst zu werden. Ja. Ne? Ja, ist ja auch wichtig. Das stimmt. Weil das geht manchmal verloren. Also könnte man sagen, Menschen, die nicht selbstbewusst sind, können auch ziemlich anstrengend sein. Ja, aber du, die kann wer definiert, wer selbstbewusst ist und wer nicht? Nee, das macht man ja wohl selber. Ja, genau. Ja. Also kann ich eigentlich nicht sagen von, weiß ich nicht, finde ich mir aus, ich finde ja irgendwie total, finde ich überhaupt nicht, dass ich selbstbewusst bin. Weißt du, ich meine? Ja. Also dass du keine Selbstwahrnehmung hast. Das muss doch derjenige immer selber wissen. Nee, du musst, also, redest du jetzt von Selbstwahrnehmung? Oder redest du von dieser persönlichen Stärke? Der persönlichen Stärke wahrscheinlich. Ja, persönliche Stärke. Nee. Eine Selbstwahrnehmung, das kann ja, glaube ich, kann gar keiner einschätzen. Oder kann gar doch, keiner du selber. Musst natürlich, du kannst du sagen, selber. Pass auf, du sitzt hier, denkst, du bist sonst wer und du nimmst dich völlig falsch wahr. Natürlich, das kann man, ich glaube, jemand anders auf seine Selbstwahrnehmung hinzuweisen, das kann man ganz gut. Ja? Also, wenn ich hier merke, dass du hier, weiß ich nicht, im Anzug sitzt und hier tust, also ich muss auch dazu sagen, ich war tatsächlich schon auch in der Vergangenheit mit Frauen zusammen, die eine absolut verschobene Selbstwahrnehmung hatten, wo ich dachte, Moment, du bist jetzt hier nicht irgendwie eine Königin oder so, du bist einfach... ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Genau, nee, also ja, okay. wo ich dann sage, also sie ganz schön abgehoben, also ich denke, wenn es gibt Leute, die so eine schlechte Selbstwahrnehmung haben, dass sie sehr abgehoben wirken. Es gibt aber auch Leute, die haben eine schlechte Selbstwahrnehmung, die sich völlig unter ihren Scheffel stellen, ne? Also gibt's auch, ne? Und das sind Leute, wo man sagt, die haben kein Selbstbewusstsein, und das stimmt dann im gewissen, im Wortsinne möglicherweise auch, weil man weil sie sich gar nicht bewusst sind, wer sie sind, was sie können, was sie haben. Und dann stimmt wieder das Wort Selbstbewusstsein im Wortsinn und im Sinn, wie man es benutzt. Wenn man sagt, du hast kein Selbstbewusstsein, dann ist das nicht nur, dass er keine persönliche Stärke hat, sondern sich auch nicht wirklich richtig wahrnimmt und sich klar darüber ist, was er überhaupt kann und was er ist. Und, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Ja. Oder? Bei manchen wünscht man sich ein bisschen mehr. Selbstbewusstsein. Ja. Kennst du jemanden, wo du sagst, wir brauchen mehr Selbstbewusstsein? Also Selbstbewusstsein im alten Sinne? bestimmt, ja. Sich selber gilt, nee. Nee, ich nicht. Nee, ich meine jetzt nicht mich. Ja, okay. Nee, ich meine nicht mich. Aber hilfst du so einen Leuten? Ich glaube, denen kann man nicht helfen. Ich schick denen den Podcast. Nee, das müssen sie schon selber machen. Aber ich sag mal, nee, man muss dann... Weißt du, wir Menschen sind ja nicht geschaffen, dass wir jedem irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützen, hinweisen, machen, und man muss sein eigenes Leben irgendwie in Reihe bringen. Ja, wie will man da jemandem helfen? Also, da muss ich sagen, wenn jeder mit sich selber im Reinen kommt, dann brauche ich sich nie um andere kümmern. Wie sagt man immer, man isst an der eigenen Suppe? Nee, wie heißt denn dieses Sprichwort? Man isst jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, kenne ich nur. Ja, oder Salz in der eigenen Suppe, ach, irgendwie so. Salz in seiner eigenen Suppe. Jeder ist das Salz in seiner eigenen Suppe. Den muss ich mir merken, das ist gut. Nein, das ist irgendwie so zu Hause. Mann, das. Ach, du weißt doch, was ich meine. Ich habe übrigens, vielleicht kommt der Spruch dir noch in den Kopf, wenn ich erzähle. Nee. Ich schreibe mir regelmäßig Zitate auf, die ich gut finde, die die ich finde, an denen man sich orientieren kann. Entschuldigung. Habe ich ein dickes Notizbuch voll mit Sprüchen. Habe ich eine Freundin, die macht das auch. Das steht da drin. Ja? Die Schwarze? Ja. Habe ich eine Freundin, die macht das auch. Dann schreibt sie die irgendwann mal schön ab und dann gibt sie die Sprüche mal zu Weihnachten oder mal so. Ich hatte euch, oder wir hatten euch auch mal ein Buch geschenkt mit so einem Sprüchen zu Silvester. Mhm. Ja. Also ich muss so sagen, da gibt es ganz abgedroschene. Also die finde ich dann auch blöd. Also ich glaube, ich merke mir sowas nicht. Ich bin dafür nicht geeignet. Ich, das ist es ja, deswegen schreibe ich sie mir auf. Ne? Finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig für die persönliche Entwicklung, sich Dinge aufzuschreiben, die man gut findet. Weil du kannst wetten, du hast das am Ende des Tages vergessen. Ja. Ist definitiv so. Wenn ich in mein Notizbuch gucke und das durchblättere, stehen dann Sachen, die lese ich und denke, ich lese sie wieder zum ersten Mal. Weil du vergisst sie halt einfach. Ne? Ich sowieso. Ja, deswegen schreibe ich mir sowas auf, deswegen habe ich auch ein Notizbuch. Habe ich mir eigentlich von dir gewünscht, habe ich aber nicht von dir bekommen. Was? Das Notizbuch, was da steht. Hast du mir von mir gewünscht? Ja. Wann hast du dir das gewünscht? Zum Geburtstag. Hast du gar nicht? Doch. Wann hast du es gesagt? Ich habe es mir ja gesagt. Ihr hört nichts zu mir gesagt. Nee, achso, okay. Dann hat sie es nur als Option genommen, wenn du fragst. Habe ich gefragt? Ich habe gar nicht gefragt, oder? Nein, deswegen wahrscheinlich. Ich habe dir einfach mal gekauft. Ja. Jetzt hast du, ey, scheiße, der hat ja auch noch einen Geburtstag. Kacke, ey, wir hören kaum. Habe ich im Kopf, du bist auch unfällig. Voll verpeilt. Mensch, ja stimmt. Total vergessen. Oh nein. Und wisst ihr was, René, jetzt so eine tolle Handschrift. Nein, die ist nicht mehr, die ist doch nicht mehr toll. Die ist, seit ich am Rechner arbeite, schön versaut. Finde ich. Doch, nee, die schreibst du schön. Die sieht nur ordentlich aus. Der Trick ist, auf weißem Papier mit einer linierten Unterlage zu schreiben. Also auf linienfreien Papier. Weißt du, was ich gerade gelesen habe? Nee, sag mal. Also es steht hier, Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung. Und ich habe gerade gelesen, die Frechheit ist die höchste Stufe der Vollendung. Aber würde auch passen, oder? Naja, obwohl ich das mit Einfachheit finde ich zum Beispiel hier auch sehr gut. Oh. Was denn? Erzähl mal, was hat bestimmt jetzt mit dem Thema zu tun? Haben die eigentlich alle? Satz des Tages. Ah, nein. Diene deinen Freunden, ohne zu rechnen. Ja. Und das sind so Sachen, weißt du, ich finde, deswegen schreibe ich mir das auf, weil ich lese mir den durch. Und werde mir wieder bewusst, was halt dahinter steckt. Also ich finde, das stärkt halt auch die Persönlichkeit. Ist natürlich nicht so, dass du jetzt so ein komplettes Buch durchlesen musst, sondern du liest ja halt so einen durch. Cool, Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegenkommen. Ja. Ja. Und so eine Dinge, das vergisst man auch halt. Ach, das ist ja schön. Erinnerungen sind Wärmflaschen fürs Herz. Ja. Englisch hast du ja hier auch drin, wa? Alles. Ja, manchmal ist es so, dass sich manche englischen Redewendungen nicht so gut ins Deutsche bringen lassen. Die sind halt im Englischen knackig und im Deutschen halt. Zum Beispiel den Spruch, den ich immer ganz gut finde, make something happen. Mhm. Ne? Das geht halt im Deutschen. Mark Twain. Mhm. Schön. Willst du dir jetzt jedes Mal ein Buch bei mir ausleihen? Ach Mensch, ich wollte das andere Buch noch mitbringen. Siehst du, das wollte ich in die Auswertung. Ich habe es übrigens gelesen. Echt, ja? Komplett durch? Ja, ich habe mir das. Naja, so ein paar. Okay. Als, aber ist schon ein kurzes. Was interessant für mich war, ja, habe ich gelesen. Und hat es deine Persönlichkeit weitergebracht? Also, an manchen Stellen war ich ein bisschen geschockt gewesen, Anführungsstrichen. Nicht geschockt, aber schon. Also, wir reden für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben, die können sich den ja jetzt nochmal anhören. Es ging darum, wir hatten das Thema Erotik und Sex und da hatte ich einen Buchtipp. Das Buch White Things, ne? Ja. Wo es halt um das Thema Erotik und Sex ging und in meinen Augen halt sehr ungezwungen, angepackt und so ein bisschen für mich hat das Buch so das Gefühl rübergebracht, man nimmt sich Mann und Frau und sagt so, jetzt macht man hier nicht so rum, bam, an einen Tisch gesetzt und jetzt hier Tarren ist. Mhm. Ne? Ja, würde ich auch sagen. So, und so ist das Buch. Ja, ne? Aber waren halt auch Stellen dabei so mit geht es jetzt um Praktiken? Nein, aber so auch gerade was zu Kinder betrifft, die waren ja auch mit bei. Wie, was in Kinder? In einer gewissen Art und Weise. Nee, das kann ich, glaube ich, hier nicht so sagen. Achso. Nee, aber es hat jetzt nichts mit Kinderpornografie zu tun. Nein. Okay. Um Gottes Willen, nein. Ja. Damit hat es nichts zu tun. Okay. Also nichts. Aber wahrscheinlich ist es was ganz Normales. Ja. Aber es ist trotzdem erschrockend, das so wieder zu lesen. Ja, die sind halt die... sehr direkt. Halt, ja, es ist wahrscheinlich wirklich was ganz Normales. Aber so ein paar Stellen habe ich dann so ein bisschen übersprungen. Ja. Und ja, trotzdem sehr aufschlussreich. Ja, und hast du was angewendet daraus? Aber ich kann mir manche Sachen jetzt bildlich vorstellen. Echt nur bildlich vorstellen? Also, ich muss meine Sachen... Hat es dir geholfen für dich? Hat es dir irgendwie... Oder hat es dich geändert? Nee. Nicht? Was soll mich da ändern? Ja, kann ja sein, dass das irgendwo... Also die Frauen-Episode hat was weggelassen. Muss ja nicht. Also die Männer-Episode habe ich mir schon mal durchgelesen. Muss immer leicht schmunzeln. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt... Nee, ich dachte, wo, dass man dann so sagt, oh so, das mache ich ab heute anders. Nee. Nee, okay. Nee, ich habe jetzt nicht gefunden, dass ich anders machen sollte. Okay. Nee. Nur bei den... Ist egal. Kann man hier nicht so sagen. Aber es ist sehr aufschlussreich. Ja. Jetzt dieses Volk mitbringen, erinnere mich mal jetzt mal an. Ja, mach ich. Ja? Mach ich. Jetzt guck ich auch noch mal rein, ob ich auch noch einen guten Spruch für heute finde, mit dem ich dann den Abend verbringe. Entschuldigung, bin ich wieder. Also, zeig mal deine Agenda hier. Nee, wir sind schon durch. Wir sind eigentlich. Also, klar, man könnte jetzt nur. Also, wir haben, glaube ich, heute mehr klug geschissen. Oder es ist jetzt nicht vergangen. Der ist gut, pass auf, heute noch zu. Ja. Über Nacht wird man berühmt, wenn man tagsüber hart gearbeitet hat. Ja. Das finde ich ziemlich gut. Ja. Was war danach, weißt du, und ich finde, man, jeder sollte so ein Sprüchebuch haben und sollte sich morgens einen dieser Sprüche rausnehmen und sollte den Tag danach leben. Der Stift ist cool. Ja, das ist von der Firma. Ja, möchte auch rein. Ich werde es in die Wege leiten. Danke. Also, ja. Selbstbewusstsein, ich denke mal, dass doch jeder anders war. Das, also, ich finde, wir haben jetzt eine Stunde drüber gesprochen. Das Problem, was geblieben ist, dass Selbstbewusstsein, dieses Wort, nicht im Wortsinn verwendet wird. Absolut nicht. Ja, aber gerade den Punkt finde ich eben wichtig. Selbstwahrnehmung. Also ich finde Selbstwahrnehmung unheimlich wichtig und ja, ich finde... Und was ist jetzt mit der Persönlichkeit? Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es ja nur darum, wenn ich eine gute Selbstwahrnehmung habe, kenne ich meine Schwächen und Stärken und kann sagen, okay, man ist ja auch in manchen Dingen, wo man sagt, so will ich gar nicht sein. Eigentlich nervt man andere und sich selber damit. Ja. Und dann geht es an die Persönlichkeitsentwicklung. Hast du sowas so auch? Sachen kann man, womit ich an... Nee, ich habe ja gesagt, was so diese, dass ich in meinen... Also, dass ich finde, negative Erwartungshaltung finde ich, ist nicht gut. Passiert mir aber, möchte ich austauschen durch positive Erwartungshaltung. Ja, aber sitzt du dich in dem Augenblick nicht schon unter Druck, indem du dir das so vorlässt? Nee, wieso? Ich will es ja selber für mich, weil mich nervt es ja auch. Mich nervt es ja, wenn ich mich über Sachen aufrege. Mich nervt es, wenn ich nach Hause komme und sage, ich habe sie gewusst, dass das Licht brennen wird, wenn ich nach Hause komme. Weil mich nervt daran, dass ich nicht die anderen Tage, die anderen 10 Tage oder anderen 20 Tage nach Hause komme und sage, hey, Licht ist aus, wir haben Strom gespart. Naja, na gut, Thema Licht sollte eigentlich auch sein. Das ist immer da, wo man seine Energie hinlenkt. Ne? Und ich kann doch meine Energie auch mal in positive Dinge, was ja auch mal, das klingt so, als hätte ich sonst nie mal. Nee, ich möchte meine Energie mehr in positive Dinge. Ja, das sollte man sowieso. Das sollte man. Ja, aber macht man kaum. Man regt sich über, weißt du nicht. Du musst, also ich reg mich nicht mehr so über viele Sachen auf. Ich bin da wirklich sehr entspannt. Auch Lilly gegenüber, auch auf Arbeit gegenüber. Ich habe neulich zum Engel gesagt, sie wollen doch auch ein schönes Wochenende haben. Ja, wir diskutieren. Ja, das ist schon dieser Mensch, der dann so dir entgegenkommt, der hat halt konzentriert sich auf die negativen Sachen. Ja, aber absolut. Bestes Beispiel, mein Staubsauger. Ja? Wir haben hier so einen Saugroboter, der ist ja, den sieht man hier nie in der Wohnung, weil der permanent bei dem Unternehmen ist. Ach so. Weil er kaputt ist. Weißt du? Im normalen Fall würde ich mich darüber tierisch aufregen. Weißt du, ich rufe auch bei dem Unternehmen an und sage, okay, nehmen Sie es nicht persönlich, ich weiß, dass Sie nicht dafür können, gucken Sie, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja. Und dann habe ich auch eine positive Erwartungshaltung, dass das irgendwann mal klappt. Ist das schon wieder weg? Ist schon wieder weg, ja. Scheiße. Ja, das Unternehmen hat sich gemeldet und hat gesagt, so ab jetzt dauert es nicht mehr 4 Wochen, bis sie den wiederkriegen. Man muss dazu sagen, seit 2 Wochen warte ich schon. Jetzt dauert es nur noch 2 Wochen und wir fangen an, den jetzt zu reparieren. Wo ich sage, da kommen wir ja wieder auf 4 Wochen. Ach du Scheiße, ist der denn nicht doch ein normaler Staubsauger der bessere Weg? Man kann ihn öfter benutzen als den. Ne? Oder? Na, der ist schon gut. Saugt ihr jetzt nur alle 4 Wochen? Nein, wir nehmen jetzt einen normalen Staubsauger. Habt ihr noch einen? Gott sei Dank haben wir nicht entsorgt. In weiser Voraussicht. Ich habe auch noch einen Ersatz oben auf dem Dachboden. Ja, zur Not. Habe ich immer da. Ja, habe ich immer da. Ist wichtig. Ja. Also können wir das schon mal abhaken hier? Ja, ich würde auch sagen, dass wir langsam zu Ende kommen, weil wie gesagt, die Sanduhr ging ein bisschen falsch. Ich sehe, wir sind bei knapp 50 Minuten. Siehst du? Wenn man das so ausreichend. Seid ihr alle auf Arbeit angekommen, das ist schön. Ja. Wir wünschen euch einen wundertollen Tag heute. So mancher hat jetzt seinen Spaziergang und hinter sich gebraten, ach scheiße, wir sind Sex heute. Nee, heute ist nicht, aber wir machen das nächste Mal, wir nehmen es ja jetzt. Marina hat heute Migräne. Ja, echt jetzt. Deswegen machen wir heute nichts mit Sex. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe heute zu viel Zwiebeln gegessen. Jetzt musst du mal am Anfang des Podcasts sagen, ob du Kopfschmerzen hast, damit die unsere Zuhörer wissen, ob sie den zu Ende hören. Ich habe wirklich Kopfschmerzen. Ich glaube, ich habe nach 3 Stunden Mittagsschlaf, da ist der Kreislauf ein bisschen down. Das ist ätzend. Ihr solltet übrigens auch nicht so viel Zeit mit Schlafen verbringen, sondern mehr in eure Persönlichkeitsentwicklung stecken. Ey, sorry, aber es gibt auch Leute unter euch, die vielleicht mal mehr Zeit damit verbringen sollten, einfach nur ruhig in der Ecke zu sitzen. Ja, moi. René. Du auch. Und du auch. Ja. Und ich auch. Ja. Und ich versuche es auch. Und ich genieße es sogar. Also es gibt echt Tage. Nee, ich glaube, dir würde es auch mal gut tun. Ich meine, mir hat es auch gut getan. Ja. Gartenarbeit. Ey, du glaubst es du nicht. Du, kennst du einen Zen-Garten? Was? Ein Zen-Garten? Ein Zen-Garten? Das ist doch wieder irgendwas Japanisch mit Chi. Genau. Oder? Und zwar habe ich im Internet gesehen, es ist ein Holzkasten. Ja. Ja, da ist Sand drin. Ja. Dann legst du ovale schwarze Steine da rein, ja, und hast so eine kleine Hake und hakst dann Wellen rein. Und mit jeder Welle, die du reinhakst, hakst du deine Probleme halt irgendwie weg oder so. Ich wollte mir das mal eingehender angucken, was dahinter steckt. Also dann kannst du auch zu mir kommen, den Patanennadeln wellig weghaken. Weghaken. Doch wirklich, ist wirklich total. Ich bin heute raus, mich auf meine Bank gesetzt, ein bisschen gelesen, dann habe ich mir meinen Laubsauger genommen, gesaugt. Und dann habe ich schon zusammen gehaken. Oh, total entspannt, wirklich. Das ist übrigens auch wieder Selbstbewusstsein, wenn ich selber merke, wenn ich mir bewusst bin, dass ich halt einen zu hektischen Tag habe und mir was suche, und jetzt kommt Persönlichkeitsentwicklung, anfange mir was zu suchen, was mich runterbringt. Habe ich versucht, den Buddha da oben aus Papier, kennst du den? Den ich aus Papier gebastelt habe? Nee. Ich dachte, machst du mal mit Basteln. Habe ich einen. Aber das ist ja eher anstrengend. Und jetzt muss ich doch noch. Ich bin da, noch viel kriger geworden von. Weißt, ich dachte, komm, zur Ruhe, bastelst du ein bisschen. Da habe ich deswegen auch gelassen. Also ich habe den zu Ende gebaut. Ja. Also ich nehme mir auch nicht mehr so viel vor. Ne? Ich habe heute nur Samstag frei. Sag, okay, ja, okay, Rico, ich sage, aller am wichtigsten ist erstmal, wir frühstücken schön. Ja. Ja. Und dann Vodafone. Ja, toll, da ist ja das Wochenende schon. Ja, also, nee, Vodafone, aber das muss geklärt werden. Ja. Ich sage, wenn wir es dann noch schaffen, gehen wir noch Mediamarkt. Aber ja, nebenbei, das ist nicht wichtig. Man sagt mal, wichtig die größten Kröten soll man immer am Anfang des Tages schlucken. Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Und bin ich da raus und sage, und vor allen Dingen, dann, wenn du sie geschluckt hast, die Kröte, dann hast du auch wieder einen tollen Tag. Noch was zur Persönlichkeitsentwicklung, was mir einfällt, weil große Kröte am Anfang des Tages. Ich laufe ja einmal in der Woche jetzt morgens, ne? Mhm. Es ist sau anstrengend. Ich bin dann echt fertig. Wie lange läufst du jetzt? Ich laufe um Sportplatz, ne? Genau, und dann so einen Sportplatz, 7 Runden. Ne? Und das dauert so eine Viertelstunde. Läufst du nicht mit dem Grün? Weil ich Kunstrasenschuhe habe. Ach so. Und mit denen auf normalen Steinen oder auf, ist nicht gut. Die sind halt für Kunstrasen gemacht und deswegen ist dieser Platz. Aber wäre vielleicht angenehmer. Nee, das ist für mich in Ordnung. Ich mag es ja so, auch mal stumpfsinnige Sachen zu machen. Da beweise ich mir irgendwie auch immer selber Stärke mit. Ich sage, hier, ich schaffe es, so was Stumpfsinniges durchzuhalten. Nee, und da bin ich halt auch fertig nach dem Laufen. Und das ist auch jedes Mal eine Überwindung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber danach fühlst du dich besser. Aber danach sage ich mir, so einen geilen Morgen hat kein anderer Mensch gehabt. Also gut, andere vielleicht doch noch. Die auch joggen, jeden Tag joggen. Ja, wo ich dann, ich gehe extra 2 Stunden später arbeiten, deswegen. Man kriegt einen Kopf frei. Ja. Doch, man kriegt einen Kopf einfach frei, weil man sich schon ein bisschen aufs Laufen konzentriert, einfach so ein bisschen rennen und da denkt man dem Moment nicht über Arbeit nach. Da fand ich zum Beispiel auch gut, ich habe eine Zeit lang ja als Greenkeeper gearbeitet. Da habe ich nach Feierabend mich ins Golfkart gesetzt und bin über eine Driving Range gefahren und habe die Bälle mit dem Teil eingesammelt. Das ist wie so ein Flug vorne dran, ne? Und fährst halt über die Wiese und der sammelt dann automatisch die Bälle ein. Und da hatte ich dann halt Kopfhörer am Ohr, habe Musik gehört. Nach Feierabend, ne, bin ich dann dahin, habe mich in das Ding gesetzt und bin eine Stunde über die Wiese gefahren. Kannst du aber auch nur machen, indem du Unterstützung hast von der anderen Seite, gerade jetzt wenn man als Familie, sag ich jetzt ganz ehrlich, weil ansonsten könntest du diese Sache nicht so umsetzen. Und ich könnte mit dir hier nicht sitzen, wenn dann Rico sagt, hey komm, mach mal, weil ich mach das schon mit dir, ich mach Abend, wenn du nach Hause kommst, ist alles fertig. Würde so nicht funktionieren. Und das ist doch völlig entspannt, dass ich jetzt mit dir hier sitzen kann und wir so blöd, wie hast du es genannt, klugscheißen können. Das stimmt schon. Also dann gehen unsere Gedanken und raus an die Leute, die uns unterstützen. Genau. Julia, Enrico, danke. Danke, danke, danke. Danke. Ihr seid toll. Chaka. Chaka, ja. So, das war doch unser Spruch des Tages. Nee, der Spruch des Tages ist gut. Was mit Kröten hast du doch gesagt. Mit der Kröte, ja. Der dritte Spruch oder der zehnte. Warte, jetzt das Abschlusswort. Ja, ihr merkt, wir nähern uns dem Ende. Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. Kannst du das noch? Oh nee, der ist mir zu hart. Das ist jetzt zu tief, nicht? Ja, das kommt jetzt nicht rein. Nimm mal was Entspanntes. Nichts mit Problem, das Wort allein Problem ist schon Problem. Nee. Eins, was zum Thema passt? Nee, nicht zwingend, aber eins, was so ein bisschen den Abend ausklingen lässt. Wo soll ich mal gucken? Ah ja, das ist gut. Ja. Ah, nee, das hat mit Planen und so zu tun. Nein, nee, nicht, so, nicht so, okay. Sowas wollen wir nicht. Ich hab aber sowas. Was Schönes, Entspanntes. Was Entspanntes? Ja, was Schönes. Nichts, was man so sich wieder so tiefsinnig. Oh, ich hab nur tiefsinnig. Man, gib mal her. Ja, hier, guck, ich guck mal. Ja, Marien hat das jetzt also noch ein bisschen. Nee, empfehle ich wirklich. Also nehmt euch ein Notizbuch und einen Stift so. Und schreibt wirklich Sachen auf. So. Und es muss nicht ordentlich sein. Ihr schreibt es nicht für andere, ihr schreibt es für euch. Das ist das kleine schwarze Buch, in dem man früher seine Telefonnummern hatte. Also erzähl mal. Abschlusswort, ja. Abschließender Spruch. Ja. Wenn man nicht der Stärkere ist, muss man der Klügere sein. Oh, der ist gut. Der Punkt. Das ist nämlich genau das, was wir haben. Wenn du deiner Schwächen bewusst bist, dann seid ihr auch deiner Stärken bewusst. Habe ich toll gemacht, oder? Ja, super. Ist ja schnell. Ich darf mal klatschen und mal laut sein. So, alle mal die Kopfhörer raus. So, das hätte ich vorher sagen müssen. Gut, dann sind wir wunderbar durch. Eine Stunde Podcast wieder. Ich bin mal gespannt, ob wir euch auch ohne Erotik an die MP3-Player kriegen. Ich würde ja mal sagen, wie gesagt, aber René sagt ja mal, schreibt ja keiner und antwortet keiner. Ihr könnt ja, auch Themen vorschlagen. Ach so, ja, stimmt. Ihr natürlich. Könnt Themen vorschlagen, ne? Also, ja, definitiv. Also, warum nicht? Ihr habt die Möglichkeit auf www.sylphmedia.de/blog. Da ist eine Rubrik Podcast. Da kann man den ganzen alten Podcast hören und da kann man auch einen Kommentar zum Podcast schreiben. Wenn ihr das nicht wollt, dann schickt eine Mail an blog@sylphmedia.de. Ja, auch mit Themen verschrieben. Sylphmedia, für die, die es nicht wissen, wie es sich schreibt, Siegfried, Ida, Ludwig, Viktor, Martha, Emil, Dora, Ida, Anton. Genau, Sylphmedia. Ja, so wie Silvia. Bringen Sie es nicht durcheinander. Ja, genau. Nee, nicht, dass es zur Hürde wird. Ich habe dadurch, dass wir bei iTunes sind, kann es ja sein, dass die Leute nie auf die Webseite kommen, weil sie den Podcast halt nur anhören. Aber es lohnt sich halt auch auf die Webseite zu gehen. Das stimmt. Da gibt es so ein paar interessante Tipps auch für Leute, die sich viel langweilen. Vielleicht solltest du uns aber trotzdem irgendwie doch mal vorstellen, weil mich sieht man ja da nicht. Dich sieht man nicht. Nee, das können wir mal gesondert machen, genau. Also das dass man einfach so mal sagt, hey, das ist Maren und das ist René. Na gut, dich kennt man ja nun schon mittlerweile. Ja, ich bin ja aber bekannt. Aber Moach noch nicht. Ja. Dann mache ich mich auch vorher schick. Keine Sorge. Ja. Nee, das können wir mal machen, genau. Also, ja, das ist halt technisch so ein bisschen, nicht technisch, das ist halt strukturell bedingt sehr getrennt, der Podcast von der Webseite. Achso. Weil man kann den Podcast konsumieren, ohne sich die Webseite anzuschauen. Richtig. Ja, ist angekommen. Und man kann natürlich auch die Webseite anschauen, ohne sich den Podcast anhören zu müssen. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich die Webseite anguckt, also sich auch den Podcast anhört, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den Podcast hört. Als auf die Webseite geht. Ja, das ist logisch. Ja. Weil heutzutage ist ja technisch so einfach, man steckt sein iPhone irgendwo rein, an den Computer, und dann wupp, ist das alles drauf. Ist übrigens für die Leute, die jetzt nicht wissen, dass man das auch automatisch beziehen kann, die jetzt immer auf die Webseite gehen, die können mal schauen, wenn man auf der Webseite ist, steht oben so Podcast, klickt man drauf und dann sieht man, dann ist dann so ein Hinweis, wie man das, das ist ein Hinweis, glaube ich, auf wie man das beziehen kann. Ja. Ganz einfach. Genau, gut, ja, dann würde ich sagen, lasst's krachen die nächsten Wochen über. Wir schauen mal, ob nächste Woche wieder so ein Laber-Podcast mit uns läuft oder ob zwischendurch, ich weiß nämlich noch nicht, ob ich diese Briefe, die ich vorhin angekündigt habe, ob ich die dann so im Wechsel, dass wir alle zwei Wochen unser machen und in Wechsel reinschiebe. Aber wir gucken, wenn der nächste Podcast rauskommt, dann ihr werdet schon mitkriegen. Jo, das denke ich auch, oder? Hast du schon Themenideen? Nee. Ich auch nicht, muss ich sagen. Diesmal. Urlaube. Also wir haben ja eigentlich über alles gesprochen, was unser Leben so bewegt. Sex und Selbstbewusstsein. Also oder? Ja. Urlaub. Du wolltest ja mal einen Erziehungspodcast. Ja. Ja, aber da sage ich dir ganz ehrlich, wir haben ja, unsere Zeit ist schon durch. Unsere Zeit ist abgelaufen. Wir machen das beim nächsten Mal. Genau. Lasst euch überraschen. Genau, da können wir mal klären, warum die Erziehungsgeschichte nicht mein Thema wäre. Deins sowieso. Ach, warte, das sage ich dir jetzt schnell. Und zwar meinst du auch nicht? Nein, lass es beim nächsten Mal. Komm, gut, wir wollen die Zeit nicht in die Länge ziehen. Ihr wollt euch nächstes Mal nochmal dran haben, lasst euch überraschen. Als Cliffhanger. Nächste Woche erfahrt ihr, warum wir mit Erziehung überhaupt nichts am Hut haben. Richtig. Ich als Mama, du als Papa. Genau. Jetzt haben wir wieder mit der Fantasie unserer Zuhörer gespielt, wie schon jetzt im Podcast. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Au revoir. Tschüss. Tschüss. Baba. Wie heißt das? Achso, irgendwas ist doch immer. Genau.